1. Einigmanner, die aus Judah kamen, lernten die Brüder, das sie nicht geretet werden konnten, wenn sie sich nicht nach dem Brauch des Mos beschneiden ließen. 2. Nachdem Paulus und Barnabas ein heftig Auseinandersetzung und Debatt mit ihnen hatten, wurde beschlossen, dass Paulus, Barnabas und einige andere aus ihrer Mitwegen dieser Strittigen Frage zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem reisen sollten. 3. Von der Gemin begleitet, zogen sie durch Phönizien und Samaria, wobei sie von der Bekehrung der Heiden berichteten und den Brüdern groß Freude bereiteten. Als sie in Jerusalem ankamen, wurden sie von der Gemin, den Aposteln und den Ältesten empfangen und berichteten ausführlich, welch großen Taten Gott durch sie gewirkt hat. 5. Jedoch standen einige gläubig gewordene Pharisäer auf und forderten, dass die Heiden beschnitten und zur Einhaltung des mosaischen Gesetzes verpflichtet werden mussten. 6. Daraufhin versammelten sich die Apostel und die Ältesten, dies Angelegenheit zu prüfen und eine Entscheidung zu treffen. 7. Nach einer intensiven Debatte erhob sich Petrus und sprach zu ihnen, Männer und Brüder, wisst, das Gott mir vor langer Zeit unter Jukowald hat, damit die Heiden durch meinen Mund das Wort des Evangeliums horen und zum Glauben finden. 8. Und Gott, der die Hasen kennt, bestätigt dies, indem ihnen den Heiligen Geist gab, genau wie uns 9. Macht die keinen Unterscheid zwischen uns und ihnen, die ihr Hasen durch den Glauben gerinnet hat. 10. Warum versuchte nun Gott, indem den Jungen ein Last auferlegen wollt, die Weder ansehe Vater noch vertragen konnten. 11. Im Gegenteil, wir glauben, dass wir durch deine des Herrn Jesus geretet werden, ebenso wie sie. 12. Daraufhin schwieg die gesamte Versammlung und hort zu, als Barnabas und Paulus berichteten, welch Sachen und Wunder Gott durch sie unter den Heiden gewirkt hat. 13. Nachdem sie ihr Bericht beendet hatten, ergriff Jacobus das Wort und sagt, Männer und Brüder, hort mir zu. 14. Simeon hat dargelegt, Why got your sprunglich beep siktigti, aus den Heiden einvok für seinen Namen zu gewinnen? 15. Die stimmt mit den Worten der Propheten überein, Why geschrieben state? 16. Danach wird ICH zu Rückkehren und diese Fallen hat Davids wieder aufbauen, ihr Ruinen wird ICH wieder richten und sie vollständig wieder herstellen. 17. Damit die Übrigen Menschen den Herrn suchen und Ulvolka, über den in mein Name ausgerufen Word, spricht der Herr, der dies tat. 18. Der Herr kennt sein Werk von Uigkita. 19. Die Schall bin ich der Meinung, das man diegenigen, die sich von den Heiden zu Gott bekehren, nicht unnötig belassen sollte. 20. Man sollte ihnen jedoch vorschreiben, sich von Gottsenopfen, unsucht, erstigtum und blatt zu enthalten. 21. Den Mos hat sie lange Zeit in Jedestad sein Prediger, die sein Schriften jeden Sabbat in den Synagogen vorgelesen werden. 22. Daraufhin beschlossen die Apostel und die Ältesten zusammen mit der gesamten Gemeinde, Männer aus ihrer mit auszuwählen und sie mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden, dies waren Judas, genannt Barsabbas, und Silas, die zu den führenden Persönlichkeiten unter den Brüdern sollten. 23. Sie sandten durch sie einen Brief mit folgendem Inhalt, die Apostel, die Ältesten und die Brüder grüßen die heidnischen Brüder in Antiochia, Syrien und Kilikien. 24. Die wir gehört haben, das einige, die von uns kamen, uch mit ihren Worten beunruhigt und ihr Seelen verwirrt haben, obwohl sie von uns keinen Auftrag dazu hatten. 25. Haben wir uns einstimmig entschlossen, Männer auszuwählen und sie zusammen mit unseren geliebten Barnabas und Paulus zu uch zu senden. 26. Diesen Männern, die ihr Leben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus riskiert haben. 27. Die Schalb haben wir Judas und Silas entsandt, die uch dies dinge auch mündlich bestätigen können. 28. Denn der Heilige Geist und wir haben beschlossen, uch kein weitere Last aufzuerlegen als dies notwendigen Vorschriften. 29. Namlich uch von Gottsenopfen, Blatt, Erstigtum und Unsucht fern zu halten. Wenn uch Dava bewort, handelt richtig. Lebt wohl. 30. Nach ihre Entlassung reisten sie nach Antiochia, versammelten die Gemeinde und übergaben den Brief. 31. Nachdem die Gemeinde den Brief gelesen hat, freuten sie sich über die ermutigende Botschaft. 32. Judas und Silas, die selbst Propheten waren, ermutigten und stärkten die Brüder im Itzelreichen Wörten. 33. Nach einiger Zeit wurden sie von den Brüdern in Frieden zu ihren Auftraggebern zurückgesandt. 34. Silas jedoch entscheid sich, dort zu bleiben. 35. Paulus und Barnabas blieben in Antiochia und lehrten zusammen mit weilen anderen das Wort des Herrn und verkündeten die frohe Botschaft. 36. Einige Tage später schlug Paulus Barnabas vor, last an zurückkehren und die Brüder in Allenstadten besuchen, in denen wir das Wort des Herrn verkündet haben, zu sehen, wie es ihnen geht. 37. Barnabas wollte jedoch auch Johannes Markus mitnehmen. 38. Paulus hingegen lente sab, in mitzunehmen, da Markus sie in Pamphylien verlassen und sich nicht an ihrer Arbeit beteiligt hat. 39. Es entstand ein heftiger Streit, der dazu führte, dass sie sich trennten, Barnabas nahm Markus mit und siegelt nach Zypern. 40. Paulus hingegen wollte Silas als Begleiter und reiste ab, von den Brüdern der Nähe des Herrn anvertraut. 41. Reist durch Syrien und Kilikien und starkte die Gemeinden.